In mehreren Zweigen der Volkswirtschaft der TVJK werden große Erfolge erzielt. Im ersten Quartal dieses Jahres stieg die landesweite Industrieproduktion im Vergleich mit der gleichen Zeit des Vorjahres fast 1,5-fach. In dieser Zeit wuchsen die Stromerzeugung, die Kohlenproduktion und die Eisenbahngütertransportmenge jeweils um 35%, 17% und 9% gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Auch in anderen Zweigen der Volkswirtschaft wie Metallindustrie, Fischerei, Forstwirtschaft und Leichtindustrie wurden die Produktionspläne für das erste Quartal dieses Jahres übererfüllt.